Die Invasion war geglückt und die alliierte Front bewegte sich unaufhaltsam nordwärts, auf Orléans zu und auf Paris. Und der Tag war abzusehen, an dem auch das Saargebiet wieder Kriegsgebiet und Saarbrücken Frontstadt sein würde. Von meinem Mann, der zuletzt mit seiner Einheit in der Nähe von Saint-Malo gewesen war, hatte ich seit der Landung keine Zeile mehr.